eine Situation hineinzuversetzen. Und du versuchst vielleicht auch manchmal herauszufordern, weil du etwas erreichen möchtest. Leider geht die Briefkultur in unserem Land immer weiter nach unten. Wir mailen und wir simsen und wir skypen, wir appen und telefonieren. Aber was davon wird bleiben? Frage ich mich so oft, denn meine Kinder und meine Enkel, die werden kein Karton mit handgeschriebenen Briefen zurücklassen. In der Bibel sind besondere Briefe erhalten, die Christen seit 3000 Jahren beschäftigen. Und einer dieser Briefe ist heute unser Predigttext. Um diesen Brief wirklich wahrzunehmen, müssen wir kurz zurückblicken auf die Situation, in der er geschrieben worden ist. Im Jahr 597 vor Christus eroberte der babylonische Herrscher Nebukadnezar Jerusalem. Die Stadt wird geplündert und zerstört und wir alle können uns vorstellen, welches Entsetzen und wie viel Gewalt, wie viel Vergewaltigung, wie viel Sterben, wie viel menschliches Leid das bedeutet hat. Denken wir nur an die Städte, die unter kriegerischer Eroberung leiden in unserer Zeit, von Kabul in Afghanistan, von Aleppo in Syrien, von Tripoli in Libyen bis Timbuktu in Mali. Und schon haben wir Bilder vor Augen. Der Kampf um eine Stadt, die Eroberung einer Stadt durch feindliche Truppen bringt immer entsetzliches Leid mit sich. Für die Zivilbevölkerung, damals wie heute. Nebukadnezar war ein kluger Mann im Gegensatz zu manchen Staatsführern heute. Nach der Eroberung zwang er das gesamte Königshaus, also die Oberschicht, die Gelehrten, die Handwerker und Fachleute nach Babylon zu gehen. Der Plan ist klar. Sind die erstmal weit weg? Werden sich die Stadt Jerusalem und der Staat Juda so schnell nicht erholen. Der Wiederaufbau wird schwer und sobald entsteht da keine neue bedrohliche Macht. Das eigentliche Ziel jedoch, den Judenstaat zu vernichten, hat damals wie heute nicht geklappt. In Babylon sitzen sie nun fest, die Weggeführten. Die Entfernung, die Luftlinie zwischen Jerusalem und Babylon ist die gleiche Entfernung wie zwischen Schneverdingen und Venedig, 880 Kilometer. Aber der Brief, der damals geschrieben worden ist, der brauchte ungefähr 8 Wochen, um sein Ziel zu erreichen. Und das war schon eine ganz schnelle Truppe, die auf Pferden oder auf Kamelen oder mit ähnlichen Fortbewegungsmitteln damals durch die Wüste gegangen sind. Und in Babylon sitzen sie nun fest, die Weggeführten. Und der Brief, der sie erreicht, der brauchte eine lange Zeit. Der Prophet Jeremia ist mit einem kleinen Rest im zerstörten Jerusalem verblieben und die nach Babylon Verbannten sind trostlos. Sie sind geradezu gelähmt, sie sind traumatisiert. Sie wissen nicht weiter und können ihr Entsetzen kaum bewältigen. Schreckliches haben sie erlebt. Auch daran hat sich von damals zu heute kaum etwas verändert. Immer dann, wenn Krieg ist, immer dann, wenn andere Herrscher meinen, sie sind mächtiger, um was anderes zu zerstören, dann geschieht immer Schreckliches, Entsetzliches. Und so geht es ja auch heute vielen Flüchtlingen, die in unser Land kommen, um diesem Schrecklichen auszuweichen. Und nun bekommen diese Flüchtlinge, die ja hier in Wirklichkeit zwangsdeponiert worden sind, einen Brief. Und da schreibt ihnen der Prophet Jeremia, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt für eure Frauen Söhne und gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen. Hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn sie weissagen euch Lügen in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, das ich euch wiedergebe, an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Nun könnten wir sagen, was geht uns das an? Das ist 2600 Jahre her, du liebe Güte, was hat das mit uns zu tun? Das, was der Prophet Jeremia hier schreibt, ist ein Trostbrief. Und das Außergewöhnliche dieses Briefes ist, dass er so sehr konkret ist. Es kommt mir so vor, als wäre es geradezu ein Strategiepapier mit ganz klaren Anweisungen, wie die Leser oder Hörer mit dieser ausgesprochenen schwierigen Situation umgehen sollen. Natürlich lebt keiner von uns im Exil in Babylon, aber wir haben oft genug verfahrene Situationen, in auch denen wir gefangen sind, aus denen wir nicht so mal eben herausfliehen können. Systeme, in denen wir stecken, unter denen wir vielleicht leiden, aber gegen die wir momentan gar keine Mittel haben. Ich überlege mir, ob diese von Börsen- und Marktinteressierten Interessen dominierte Welt, in der die Politiker manchmal nur noch Statisten sind, allenfalls gut, um bei Bedarf irgendein Rettungsschirm aufzuspannen, ob das nicht auch ein System ist, in dem ich ein Gefangener bin, ohne die Chance zu entkommen. Für jemand anders ist es vielleicht die eigene Familie, wo sie merkt, dass alles eigentlich schon lange nicht mehr stimmt. Aber sie kann da auch nicht raus, weil sie spürt, dass sie auch Verantwortung hat für die Kinder, für die kranken Eltern, für das nicht abbezahlte Haus, gefangen unter einem System, unter dem man vielleicht auch leidet. Auch im Beruf gibt es solche Exilsituationen. Du weißt, da musst du durch, das musst du aushalten, denn für deinen Beruf gibt es hier weit und breit vielleicht gar keine Alternative. Du merkst, diese Liste ist beliebig verlängerbar. Spannungen vielleicht mit den Schwiegereltern oder umgekehrt dem Partner und der eigenen Kinder, die Dramen einer Abhängigkeit, welche Art auch immer hervorrufen kann, oder der Kampf mit einer chronischen, unheilbaren Krankheit. Gefangenschaften allenthalben, unter denen wir leiden, ohne oft viel ausrichten zu können. Ich möchte versuchen, die konkreten Weisungen unseres Predigttextes einmal als programmatische Regeln, als Hilfestellung für unser Leben zu formulieren, Stück für Stück. Und du und ich, wir müssen sehen, ob sie uns vielleicht wirklich weiterhelfen können. Zunächst die Zusage, Gott ist ja bei euch. Natürlich haben sich die Verbannten gefragt, wie konnte Gott das zulassen? Warum wir? Wo war denn Gott, als das passierte? Wo war Gott? Diese Gottesanklagen haben ja auch heute noch Hochkonjunktur und ich bin sicher, Gott kann's nicht mehr hören, dieses ewige Gejammer, dass er angeblich immer an allem schuld sein soll. Insbesondere schieben ja die Menschen Gott alles in die Schuhe, die gar nichts mit ihm zu tun haben wollen. Für uns heute ist es schwer zu verstehen, dass die Verbannten meinten, Gott sei nur in Jerusalem an dem Ort zu finden. Jeremia weite zunächst einmal ihr Gottesbild und sagt, Gott ist doch da, in Babylon, in dieser vermeintlich so gottlosen Stadt. Denn er ist ein mitgehender Gott. Das Volk Israel hat das immer wieder durchbuchstabiert. Erst meinte es Gott in der Bundeslade und in der Stiftshütte bei sich zu haben auf dem langen Weg durch die Wüste. Später war es wichtig, dass Gott im Tempel in Jerusalem verehrt werden konnte. Jetzt musste er lernen, das Volk lernen, dass Gott da ist, auch in der Verbannung an jedem Ort der Erde, wo immer das Volk hin verstreut sein mag. Und hier wird schon ein Stück des Neuen Testamentes deutlich. Dieser Gedanke wurde für Israel überlebenswichtig. Im Jahr 70 nach Christus wurde am Ende das ganze Volk Israel in alle Welt vertrieben. Dass Gott mitgeht nach Argentinien, dass Gott mitgeht nach Kenia, dass nach Deutschland, nach Indien, wo auch immer, das war entscheidend für den Glauben des Judentums. Und es ist entscheidend für das Christentum. Gott kannst du an jedem Ort dieser Erde finden. Wo war Gott in der Katastrophe? Auch die Christen hat das immer wieder umgetrieben. Wo sind Gottes Engel in solchen Katastrophen? Wo ist Gott? Ich bin zutiefst überzeugt, die Antwort auf diese Frage lautet: Gott will nicht Leid. Gott straft nicht durch Katastrophen, sondern Gott begleitet Menschen, die Katastrophen erleiden müssen, in einer Welt, wie wir sagen, die unerlöst ist. Erst in Gottes Zukunft, so sagt das Buch der Offenbarung, werden alle Tränen abgewischt sein und Not und Leid und Geschrei wird ein Ende haben. Die Welt kennt Naturkatastrophen und menschengemachte Katastrophen. Aber in ihnen erkennt sie die Spur der Liebe und Begleitung Gottes. Und ich denke, das ist Trost. Gott lässt sich durch Jesus Christus finden, mitten in Leid und Not. Und dann, beheimatet euch und lasst euch nicht beirren durch falsche Propheten. Jeremia tröstet die Verbannten auch ganz praktisch. Er sagt, nun findet euch da ein, wo ihr seid. Pflanzt Bäume, baut Häuser, gründet Familien. Wahrscheinlich war das nicht ganz der Trost, den die Verbannten hören wollten. Schon wieder nervt dieser Prophet und, oh ja, er könnte sagen, ich habe es euch doch gesagt, denn während der Belagerung und den Kriegsgeschehnissen hatte Jeremia immer wieder dazu gedrängt, zu kapitulieren, um die Menschen, die in Jerusalem lebten, vor dem Schlimmsten zu bewahren. Aber die militärische Führung setzte auf Sieg und führte in die Katastrophe. Aber Jeremia ist nicht rechthaberisch in seinem Brief. Er schaut nicht zurück, sondern er blickt in die Gegenwart. Und er ermutigt es einmal, das schafft ihr schon, auch wenn es euch schlecht geht, verzagt nicht. Macht halt das, was gerade möglich ist, lasst euch nicht einflüstern, wie schlimm alles ist, sondern seid ganz pragmatisch. Oh ja, auch Pragmatismus kann manchmal ein Trost sein. Auch da, wo du versagst und Schuld auf dich geladen hast, bleibt dein Leben sinnvoll vor Gott. Und es gibt Wege in die Zukunft. In der Ermutigung der Stadt Bestes zu suchen aber, ist der Brief natürlich auch politisch. Beheimatet euch, sucht der Stadt Bestes und betet für sie. Gründet Familien, baut Häuser, pflanzt Bäume. Das ist ja geradezu ein Programm. Ein Programm zur Integration. Beheimatet euch, die ihr hierher gekommen seid und die ihr von hier stammt, heißt sie willkommen. Die Fremden, ja heiratet sie, ermutigt sie, Häuser zu bauen und Familien zu gründen. Das ist ein zweiter Trost. Auch wenn du alles verlierst, kannst du dich neu beheimaten am fremden Ort. Viele Flüchtlinge in aller Welt sehnen sich danach. Sie haben es erfahren, auch viele deutsche Flüchtlinge nach dem sogenannten Zweiten Weltkrieg. Was bedeutet es denn, was heißt es denn eigentlich, der Stadt Bestes zu suchen? Suchen kann ich ja nur das, was vorhanden ist und nun im Moment nicht greifbar ist, nicht handgreiflich da ist, nicht vor Augen ist. Dann mache ich mich auf die Suche. Wenn du dich mit der Herkunft dieses Wortes beschäftigst, dann wird schon deutlich, um was es geht. Suchen, nachgehend, spüren, eine Spur verfolgen, nach etwas trachten oder aussuchen, durchsuchen, ersuchen, untersuchen, prüfen, erforschen. Alles Synonyme, also alles andere Worte für das Wort suchen. Wenn du hier in Schneverding für diese Stadt das Beste suchen solltest, was wäre das? Wo würdest du anfangen zu suchen? Beim Rathaus? Beim Freibad? Habt ihr sowas überhaupt? Vielleicht hier draußen die Umgebung, wie die Lüneburger Heide, wenn sie brennt? Oder im Stadtpark oder vielleicht der Wochenmarkt? Was ist das Beste in oder an einer Stadt? Jeremia schreibt dir hier an Menschen, die in eine Stadt gekommen sind, also nicht für die, die da sind, sondern für die, die dahin gekommen sind. Suchen sollen die, die in die Stadt neu dazugekommen sind. Wen suchen die in die Stadt Schneverding neu hinzugekommenen? Was ist das Beste an Schneverding? Es ist diese Gemeinde, weil hier Jesus Christus, der Auferstandene, der Liebende, der Rettende, der Heiland der Welt verkündet wird. Weil hier die Möglichkeit ist, sein Leben mit Gott durch Jesus Christus in Ordnung bringen zu lassen. Weil hier Christen sind, die anderen Menschen den Weg zum ewigen Leben mithelfen können. Es ist also die Frage, wie machst du dich in dieser Stadt bekannt? Wie machst du diese, deine Gemeinde in dieser Stadt bekannt, damit jeder anfängt, sie zu suchen? Geh doch nicht davon aus, dass alle wissen, dass hier eine Gemeinde ist, sondern sende Signale aus. Insofern ist der Satz, das Motto, dass eine große Gemeinde im Laufe von 40 Jahren immer vor Augen hatte, die ganz gewaltig gewachsen ist, richtig. The local church is the hope of the world. Die lokale Kirche ist die Hoffnung für die Welt. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Nicht irgendein großer Dom, nicht irgendein großes Konzil, nicht irgendein großer Kongress mit Tausenden von Leuten. Nein, die Ortsgemeinde ist das Wichtigste in dieser Welt. Die Ortsgemeinde. Vielleicht wäre es gut, wenn draußen an der Eingangswand nicht FEG Schneverding dran stünde, sondern Errettungsladen. Irgendjemand ist heute auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Irgendjemand heute fragt, wie das mit Gott ist und so. Irgendjemand möchte heute eine Antwort haben. Irgendjemand mit einem muslimischen Hintergrund fragt sich jetzt, warum, wieso er in ein christliches, zumindest nicht muslimisches Land geflüchtet ist. Wisst ihr eigentlich, dass die Muslime nach Sure 3, 4, 5 und 10 aufgefordert sind, die Bibel zu lesen? Verschenkt arabische Bibeln. Welche Chance! Irgendjemand berichtet davon, dass hier Menschen sind, die sich liebevoll um ihn kümmern, ohne zu fragen, wes Geistes Kind er ist. Verstehst du? Für die Welt bist du irgendjemand, aber für irgendjemand bist du die Welt. Darum mach dich und deine Gemeinde bekannt, interessant. Mach dich und deine Gemeinde so bekannt, dass alle Leute suchen, damit das Suchen des Besten in Schneverding für die Suchenden leichter wird. Hier als Nachfolger von Jesus Christus hast du die Möglichkeit, Menschen durch Jesus Christus mit Gott in Ordnung bringen zu lassen. Hier können Menschen errettet werden. Professor Michael Herbst hat uns Anfang Februar 2016 deutlich gemacht, dass Gott seinen Plan mit uns Menschen nicht aufgibt. Jedoch, er ist auch flexibel. Und dabei blicke ich in die Augen der vielen sowieso schon überlasteten Mitarbeiter. Denn das, was dahinter steckt, hat ja auch immer mit Aktivität zu tun. Gott hat auch hier seine Maßstäbe. Eine kleine Geschichte macht das so liebevoll deutlich. Zu Anfang, als noch nichts war als unendliches Gewässer, wollte Gott die Erde erschaffen und sprach zu seinem Engel: Geh und bring mir Sand vom Grunde des Meeres. Der Engel tauchte gehorsam in die Tiefe und holte den Sand vom Grunde des Meeres. Aber die Gewalt des Wassers war so groß, dass sie ihm, als er emportauchte, seine Last aus den Händen hinwegspülte. Als er dies bemerkte, kehrte er sogleich um und versuchte es zum zweiten Mal. Aber er verlor seine Beute wieder, und nicht anders erging es ihm beim dritten Versuch. Die Bedrängnis des Wassers war zu groß, und seine Arme und Hände waren nicht stark genug, die Last emporzutragen. Da kam der Engel beschämt zu Gott und zeigte ihm seine leeren Hände. Kein Sand, nur der unter seinen Fingernägeln. Da sprach Gott: Das genügt. Das genügt. Keine Überforderung, keine Überlastung des Einzelnen. Gott möchte, dass wir unseren Dienst auch in so viel kleinen Dingen tun. Wenn wir unsere kleinen Dinge tun, hat er Raum, Großes zu vollbringen. Aber wir müssen uns bemühen, 100% geben. Mehr als 2500 Jahre liegt das Schreiben des Briefes zurück, und doch können wir die Situation der Israeliten im Exil und unsere Situation als Christen im 21. Jahrhundert gut miteinander vergleichen. Auch wir leben mitten in dieser Welt, und wir sollen in dieser Welt leben. Wir richten uns ein, gründen Familien, leben unser Leben, aber wir wissen auch, dass dieses Leben vergänglich und längst nicht alles ist. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns und alles letztendlich zu einem guten Ende führt. Und in diesem Vertrauen können wir unsere Verantwortung für diese Welt wahrnehmen. In der Welt leben und ihr dienen. Auch wenn ihr den Eindruck habt, in einer Welt zu leben, in der der Glaube keine Rolle mehr spielt, in der man nicht nach Gott und Jesus Christus fragt, zieht euch deshalb nicht zurück, fordert Jeremia auf, sondern setzt euch ein. Das kann man nur, wenn man weiß, dass Gottes Wege mit seinem Volk weitergehen, als man im Moment schauen kann. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung, lässt Gott uns deshalb durch Jeremia sagen, wenn auch nach Gottes Zeitrechnung und nach Gottes Maßstäben. Also kein leichtfertiges Kopf hoch, das wird schon wieder, sondern die Zusage, am Ende wird es gut, auch wenn diese Hoffnung einen langen Atem braucht. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ihr Lieben, das ist einer der schönsten Bibelverse. Wisst ihr das? Lasst euch diesen Bibelvers mal richtig auf der Zunge zergehen. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Er erzählt von Gottes guten Gedanken und von seinen Verheißungen. Vor einiger Zeit habe ich von einem wissenschaftlichen Experiment in Amerika gelesen. In diesem Test ging es um Schokolade, die ja bekanntlich im Gehirn das Hormon Serotonin aktiviert und uns dadurch glücklich macht. Es sollte untersucht werden, ob dieser Effekt des Glücklichmachens durch Schokolade noch gesteigert werden kann. An die Probanden wurden völlig gleich aussehende kleine Schokoladentäfelchen mit gleichem Inhalt verteilt. Was sie nicht wussten, war Folgendes. Ein Teil der Schokolade war im Kloster gewesen. Die Mönche waren gebeten worden, die Täfelchen beim Beten und Meditieren zwischen sich zu legen und zu denken, der Mensch, der diese Schokolade isst, soll körperlich und seelisch gestärkt werden und eine besondere Energie spüren. Eine Gruppe bekam diese Schokolade, eine andere quasi die unbehandelte Schokolade. Und danach mussten die Probanden anhand von Fragebögen ihre Stimmungen beschreiben. Das Ergebnis war sehr eindeutig, ob man es nun glauben kann oder nicht. Wohlbefinden und Laune waren bei den Menschen, die die Klosterschokolade bekommen hatten, wesentlich besser als bei denen, die nur normale Schokolade essen durften. So ist es. Und damit ich nicht nur von Schokolade esse, nimmt sich bitte jeder ein Stück Schokolade dort raus und probiert es auch mal selber, ob das Serotonin auch bei ihm entsprechend wirkt. Vielleicht habt ihr auch Lust, ähnliche Versuche in der nächsten Zeit auch einmal durchzuführen. Lasst die Schokolade einfach durch die Reihen gehen, haltet sie nicht unbedingt in die Händen, dann zerschmilzt es. Der Versuch beweist, was wir aus dem Wort Gottes kennen. Das ist ja nicht nur so ein Witz. Der Versuch beweist, was wir aus dem Wort Gottes kennen. Nämlich die Kraft der guten Gedanken, die Kraft des Segens und die Kraft des Betens. Und wenn das schon mit menschlichen Gedanken und guten Wünschen funktioniert, wie gelassen und froh können wir dann doch leben, wenn wir uns auf Gottes gute Gedanken und auf seinen Segen verlassen können und wissen, dass er uns seinen Frieden und seine Hoffnung und seine Zukunft zusagt und auch wirklich spüren lässt. Dieser Satz, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, sagt Gott, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Als Christen, und das sind Menschen, die durch eine persönliche Entscheidung Ja gesagt haben zu Gott, glauben wir an den auferstandenen Jesus Christus. Und weil dieser Gott immer derselbe lebendige Gott Israels auch unser Gott ist, der Vater von Jesus Christus, deshalb können wir wagen, den Trostbrief des Propheten auch als Trost für uns zu lesen. Gott selber tröstet. Und das ist nicht Vertröstung, sondern das ist Ermutigung zum Leben mit all seinen Brüchen, mit all seinen Umständen. Es ist also immer wieder Gottes Trost, den wir weitergeben. Nein, nicht nur vertröstend, sondern wirklich Gottes Trost. Aber kraftgebend, damit wir uns einmischen können in eine oft trostlose Welt und etwas weiter sagen davon, dass sie getröstet sein soll. Welch ein toller Dienst an anderen Menschen. Wir können ertragen, wie es ist, aber nichts muss bleiben, wie es ist. Wir können hinschauen auf all das Leid und doch ermutigt bleiben, dass sich etwas ändern kann, ja, dass wir etwas ändern können und Gott diese Welt verändern will, bis eines Tages in Gottes Zukunft endlich alle Tränen abgewischt sind, alle Not, alles Leid, alles Geschrei und der Tod ein Ende haben. Das ist trostreich, aber keine Vertröstung. In der Welt leben, ihr dienen, weil Gott ist überall da. Richte dich für länger ein, gib dich nicht auf, lass dich durchsuchen leicht und gut finden. Amen.